mit Judith Heidkamp. Ein junger Mann, Paul Effinger, 17 Jahre alt, schrieb 1878 einen Brief. Meine hochverehrten Eltern, euren ersten Brief vom 25. habe ich empfangen und beeile ich mich, denselben zu beantworten. Auch hier merkt dieser Roman beginnt mit einem Brief des jungen Paul Effinger im Jahr 1878 und er endet auch mit einem Brief des alten Paul Effinger im Jahr 1942. Und dazwischen liegen Firmengründungen und Pleiten, Weltkriege und Revolutionen, Geburten, Tod, Mord, Bismarck, Hitler, Menüfolgen, Inneneinrichtungen, Kleidermoden. Effingers holen uns direkt hinein in den Alltag der Zeit. Effingers von Gabriele Terget ist ein großartiger Roman, der spät, sehr spät als solcher erkannt wurde. Erst 2019, angesichts einer Neuauflage im Schöffling Verlag, war die Literaturkritik sich einig, Effingers können neben Buddenbrooks stehen. Man kann die Geschichte des Romans auch anders erzählen und sie 1932 beginnen lassen, als das ganz große Projekt der Journalistin Gabriele Terget, die mit dem Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm Erfolge gefeiert hat und nun etwas schreiben will, das ihr sehr am Herzen liegt, das ihre eigene Identität betrifft, aber auch die ihres Landes. Einen mehrere Epochen umspannenden Roman einer Familie, die auch jüdisch ist. Manchmal ist das wesentlich, sehr oft ist es das nicht. Es geht um das Milieu eines begabten, gebildeten und engagierten Bürgertums, um Kunst, Mäzenatentum und Unternehmergeist, um Generationenkonflikte, Politik, Frauen, die mehr wollen, als sie dürfen, um Preußisches und Süddeutsches, um Stadt und Provinz, um alles eben. Terget konnte 1932 nicht ahnen, was das nächste Jahr bringen würde, dass sie ihr Werk über Jahre hinweg in Hotelzimmern im Exil schreiben würde. Das, weil und während sie ihre Figuren von der Bismarck-Zeit in ihre Gegenwart hineinschrieb, zum Schluss auch der Zivilisationsbruch des Holocaust den Weg in ihr Buch finden musste. Brutaler Mord steht am Ende für viel zu viele ihrer lebenslustigen, rechtschaffenden, geistreichen Effingers. Zuerst geht es um die Gründerjahre 1878 bis 1885. Da spielt die Firma eine große Rolle, auch ungewöhnlich für einen Roman. Es gibt viele Figuren, viele Dialoge, Jargon, Dialekt, manchmal springen wir ein bisschen und je mehr es in die späteren Jahre geht, umso schneller wird das Tempo. Für diesen facettenreichen Text haben wir die Schauspielerin Katja Bürkle gewonnen. Mit der Regisseurin Irene Schuck hat sie eine sehr genaue und berührende Interpretation aufgenommen. Wir beginnen im ersten Teil sehr beschaulich im malerischen Kragsheim und nach lernen sie die entscheidenden Familien kennen. Die Effingers natürlich, die Goldschmidts und die Oppners. Gabriele Terget, Effingers, erster Teil. Ein Brief. Ein junger Mann, Paul Effinger, 17 Jahre alt, schrieb 1878 einen Brief. Meine hochverehrten Eltern, euren ersten Brief vom 25. habe ich empfangen und beeile ich mich, denselben zu beantworten. Auch hier merkt man den großen Aufschwung, der überall zu bemerken. Ich arbeite nun in der Eisengießerei und ich kann sagen, es ist eine schwere Arbeit. Wir fangen um 5 Uhr früh an und hören um 6 Uhr am Nachmittag auf. Das sind 11 Stunden Arbeit. Vielfach wird aber auch erst um 7 Uhr aufgehört. Für die Arbeiter ist das schrecklich. Sie wohnen oft weit entfernt und kämen nur 5 Stunden zur Ruhe, wenn sie nach Hause gehen würden. So machen sie sich in den Fabriksälen selber eine Lagerstatt und liegen dort nach Geschlechtern nicht getrennt in der scheußlichsten Weise durcheinander. Der Arbeiter ist hier tatsächlich nur ein besserer Bettler. Ich denke über diese Dinge viel nach. Abends versuche ich, mich technisch fortzubilden. Auch höre ich 2-mal in der Woche Handelslehre. Französisch treibe ich auch. Aber nun die Hauptsache. Was euch, meine sehr verehrten Eltern, gewiss viel Freude machen wird. Ich war am Sonntag zum Mittagessen bei meinem verehrten Chef eingeladen. Alle, die ausgelernt haben, waren eingeladen. Es war sehr schön. Es gab Wein und ich saß neben der Dame des Hauses, was mir eine fast zu große Ehre scheint. Es ist auch eine Tochter da, Aber die Tochter hat nichts für die jungen Leute übrig. Sie sprach nur mit einem Leutnant. Die Leutnants sind hier angebetet, wie die Herrgötter. Herr Rawerk lässt euch grüßen. Es wird euch interessieren, dass der Kaiser und Bismarck anlässlich der Kaisermanöver hier durchgekommen sind. Herr Rawerk und wir alle wollten dem ehrwürdigen Kaiser und dem großen Bismarck unsere Ovation darbringen. Aber wie das machen? Da kam unser Werkmeister auf eine geniale Idee. Und sie wurde auch ausgeführt. Als der Extrazug passierte, hatte sich ein großer Teil der Arbeiter auf die Backsteinpfeiler der Fabrikseinzäunung gestellt. Jeder mit einem Stoß Kohlen, sogenannten Briketts im Arm, und eine möglichst monumentale, oft recht malerische Stellung annimmt. Der Anblick war höchst originell und für das industrielle Rheinland gewiss sehr charakteristisch. Kaiser Wilhelm grüßte denn auch mehrmals aus dem Zuge. Ihr seht, ich lebe hier mitten in der großen Welt. Am Sonntagabend war ich in St. Goa. Ich bin mit dem Rheindampfer hinuntergefahren. Es war sehr voll und die Menschen sehr ausgelassen. Damit ihr nicht denkt, dass ich sehr leichtsinnig bin, muss ich euch sagen, es war die erste Rheinfahrt seit 3 Jahren und ich lege auch jeden Pfennig meines Salärs zurück. Nun lebt wohl. Grüßt alle Geschwister und empfangt die innigsten Grüße eures euch tief verehrenden Sohnes Paul. Der junge Mann, ein kleiner, unscheinbarer, hellbraunhaariger Mensch, nahm mit raschen und tüchtigen Bewegungen die Streusandbüchse und trocknete das Geschriebene. Dann schrieb er mit schwungvoller Kaufmannsschrift: Wohlgeboren Herrn Uhrmacher Matthias Effinger, Kragsheim, nahm eine Marke und trug den Brief zur Post. Kragsheim. Kragsheim bestand aus 3 Schichten. Gegen den Bergrücken die alte Stadt. Häusergeschachtel. Leise Südlichkeit der Straßen. Lindengeblüh. Flieder und Goldregen. Gassen, Laternen an den Fachwerkhäusern. Hier waren die Läden und der Markt. Bögen gegen Regen und Sonnenhitze. Hier saß das Handwerk. Im Tor der Schmied. In der Werkstatt Schuhmacher und Schneider. Hier saß Matthias Effinger, der Uhrmacher. Die Häuser hatten alte Namen. Sie hießen Blauer Schlüssel, Goldene Krone, Weißer Flieder. Und über allem aber standen die Türme von St. Jakobi. Drohung und Schutz und Ewigkeit für das gegiebelte kleine Gewimmel. Die Kirche war innen weiß. Die Stadt war protestantisch. Hatte die Freiheit eines Christenmenschen tapfer verteidigt gegen die katholische Liga. Gustav Adolf Quartier gewährt. 30.000 Einwohner hatte die Stadt, als der 30-jährige Krieg begann. 3.000 krochen verwildert, verhungert, scheu aus den Häusern, als er geendet hatte, und die Schweine liefen über die Gassen. Im Jahre 1878 hielt die alte Mauer noch immer Zünfte und Bürger in engen Schranken. Vor dem Tor, mit Voluten und Kugeln, begann die 2. Schicht. Man kam vom 16. ins 18. Jahrhundert, vom ehrenamtlichen Ratsherrn zum bezahlten Beamtentum, vom Landsknecht zum Offizier. Zwischen gelagerten, einfachen, weißen Häusern führte eine breite Kastanienallee zum glühheißen, weiten Platz vor dem gewaltigen Schloss. Im Schloss saß der Fürst. Er ließ sich einfache Zimmer herrichten, aber an großen Tagen, wenn der Kaiser aus Berlin kam, brannten in der Spiegelgalerie, im Porzellanzimmer, im blauen und gelben Kabinett immer noch die 100-kerzigen Kristallkronen und beleuchteten den Märchenglanz einer versunkenen Welt aus amarantrotem Damast und verwaschenen Silberrahmen und Stuck, der wie Schaum an die Decke geschlagen war. Dahinter begann die 3. Schicht. Fluss, Wiese, Landstraße und Dorf, Berge und Wälder, duftvoll von Quellengeriesel. Von den Bergen sah man auf die rotgieblige Stadt hinterm Rokokotor. Hoch wuchs der Weizen, fruchtbares, süddeutsches Land. Schon im nächsten Dorf läutete das Ave. Schon im nächsten Dorf war der alte Glaube, der Katholizismus, geblieben. Die Husaren zogen durchs Tor mit den Kugeln und Voluten. Blaue Husaren mit weißer Verschnürung, kleine Fähnchen an der Lanze. Die Leute liefen ans Fenster. Hinter den Husaren kam der Postwagen. Der Schwager spielte muss i denn zum Städele hinaus. Der Postbote im gelben Rokokofrack klingelte beim Auge Gottes, einem Haus mit Fachwerkgiebel, das vorn drei Etagen hatte, aus deren oberster man hinten in den Obst- und Grasgarten kam. Unten war der Uhrladen. Die Türglocke gab hellen Laut durchs ganze Haus. Effinger nahm das Vergrößerungsglas aus dem Auge. Er trug ein schwarzes, rotgesticktes Samtkäppchen und einen hellbraunen Backenbart, wie Wilhelm I. und Kaiser Franz Josef von Österreich, zu deren Generation er gehörte. »Grüß Gott«, sagte der Postillon. »Viel Post, Herr Effinger.« »Lauter Liebesbrief.« »Ich glaub's auch.« »Weißt du bezahlen?« »Nein.« »Ihr seid billige Leute.« »Auch nicht überall. Grüß Gott.« »Grüß Gott.« Er setzte sich behaglich hin, um zu lesen. Eine Bestätigung kam von den Bankiersgebrüder Effinger in Mannheim, seinen Brüdern über 200 Gulden erspartes Geld, das Effinger nach Mannheim gesandt hatte. »Teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen 200 Gulden gutgeschrieben haben.« Ein Brief aus dem Schloss. Er solle doch kommen und die Uhren nachschauen. Der Hahn in der Turmuhr, der immer die Stunden ausgerufen habe, rufe nicht mehr. Es war 8 Uhr in der Früh. Die Uhren schlugen hell. Nie schlugen die Uhren gemeinsam. Es war nicht zu erreichen. Effinger hörte einen Augenblick zu, dann öffnete er ein neues Kuvert. Angebot einer Uhren-en-gros-Handlung. Da zurzeit die Wohnungen im altdeutschen Geschmack eingerichtet werden, biete ich Ihnen einen Regulator in Form eines Hauses in deutscher Renaissance an. Effinger ärgerte sich über das Angebot, murmelte, ein schöner Schund wird das sein, nahm die Privatkorrespondenz zur Hand und ging durch den geräumigen weißen Flur, auf dem ein riesiger brauner Schrank stand, in das Wohnzimmer im 1. Stock, wo Frau Effinger im Erker saß und einen Hefeteig rührte. »Ein Brief von Paul.« Minna Effinger, eine große, knochige Frau, wischte sich die Hände an der Schürze ab und las den Brief. »Na, was sagst du dazu?« fragte sie. Aber Matthias sagte nur, »Hier ist noch ein Brief aus Heidelberg.« »Von der Amalie wohl.« »Meine Lieben, entschuldigt, wenn ich euch heute geradezu mit meinem Anerbieten komme. Soweit ich weiß, ist eure Helene nun ins heiratsfähige Alter gekommen, und da ihr sie sicher bei euren vielen Kindern gern versorgt, will ich euch eine gute Heirat antragen. Der junge Mann, Julius Mainzer, ist 27 Jahre alt, gesund und von gutem Herkommen. Er hat einen Manufakturladen in Neckargründen und ist ein tüchtiger Kaufmann. Er bräuchte eine Mitgift von einigen 1000 Mark. Ich habe ihm erzählt, dass Helene eine so tüchtige Person ist, eine gute Schafferin und Hausfrau. Er ist sehr einverstanden, vorausgesetzt, dass sie ihm und er ihr gefällt. Denn das müssen sie schon. »Was hältst du davon?« fragte Frau Effinger. »Ich hätte das Mädel gern noch im Haus behalten. Man kann doch gar nicht wissen, jung gefreit hat noch niemand gereut«, sagte Effinger. »Wir fahren am Samstag hinunter an den Neckar.« »Gott segne uns«, sagte Frau Effinger. »Amen«, sagte Effinger. Er zog die Tür hinter sich zu, ging hinunter, steckte das Vergrößerungsglas ins Auge und untersuchte die Rädchen. Als die Tür zu war, wusste Frau Effinger, dass in einem halben Jahr die Helene hinterm Ladentisch in Neckargründen stehen würde. Der Vater erlaubte nicht, dass die Mädchen auf höhere Schulen kamen. »Handwerkerskinder sind Handwerkerskinder«, sagte er. Benno, ihr ältester Sohn, war in England. Er arbeitete in einer Wirkwarenfabrik in Manchester. Karl lernte in einem Bankgeschäft in Berlin. Paul war im Rheinland. Willi lernte beim Vater Uhrmacher. 4 tüchtige Söhne. Sie wischte sich die Tränen ab. Helene würde nach Neckargründen heiraten. Blieb die kleine Bertha. Frau Effinger saß im Erker und schlug den Hefeteig. Manchmal klapperte ihr Schlüsselbund. Besuch im Comptoir. Ludwig Goldschmidt, ein kleiner, dicker Mann im langen Gehrock mit einem runden schwarzen Vollbart, sagte zu seinem Schwager, Emanuel Oppner, »Ich gehe noch zu einer Kuratoriumssitzung des Armenvereins. Eugenie und ich haben beschlossen, ein Altersheim für gebrechliche Alte zu stiften. Ein sehr geeignetes Grundstück hat mir Brinner schon angeboten. Die Solowajczyk-Werke haben 15% Dividende ausgeschüttet. Fantastisch, was die Industrie in Russland für Verdienstmöglichkeiten hat. Und sie scheint von allein zu gehen. Mein Schwager ist schon wieder mal in Paris. Übrigens, weil du von Brinner sprachst, er hat mir das Haus von Meyer angeboten, sagte Emanuel Obner. Ein schrecklicher Fall. Ist mit der Nachmittagspost noch was gewesen? Für 200.000 Papiere von Gebrüder Effinger aus Mannheim, die Mitteilung auf einem abgerissenen Zettel und natürlich ohne Porto, das müssen wir tragen. Die setzen noch die alte Tradition fort. Ein solides Haus, sagte Goldschmidt. Der Lehrling Hartert brachte die Messinglampe. Laufen Sie und holen Sie mir Stöpeln. Stöpel war ein Droschkenkutscher, der Jahr aus, Jahr ein Ludwig Goldschmidt fuhr. Fragte man ihn, warum er nicht Pferd und Wagen habe, sagte er, wozu? Ich habe doch Stöpeln. Adieu, sagte Ludwig, grüß zu Haus. Gleichfalls, sagte Obner. Es klopfte. Obner wurde eine Karte gebracht. Paul Effinger, Kraxheim. Kraxheim war durchgestrichen. Dabei lag ein Brief. Nehmen Sie bitte Platz, sagte Obner und zeigte neben seinen Schreibtisch, wo der grüne Schirm über der Petroleumlampe ein ungemein angenehmes Licht verbreitete. Beide Hände an der Schreibtischplatte wippte er mit dem Stuhl nach hinten. Sie wollen sich also selbstständig machen und eine Fabrik gründen. Warum denn? Paul war erschrocken. Verzeihen Sie mir, Herr Obner, aber auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Ihr Bruder Ben schreibt mir das. Ihr Bruder Ben ist ein ehrgeiziger Jüngling. Liebenswürdig, weltlich, mit klaren Zielen. Wenn er Fantasie hätte, er hat wahrscheinlich keine, so schwebte vor seinem geistigen Auge ein Haus in Mayfair und ein Parlamentsgestühl. Aber Sie sind nicht ehrgeizig. Das sehe ich an Ihrem Anzug und an Ihrer Visitenkarte. Warum wollen Sie eine Fabrik gründen? Ich verstehe Sie nicht, Herr Obner. Ein junger Mann muss doch ein Streben haben. Ich möchte doch nicht immer Angestellter sein. Das verstehe ich, aber sehen Sie, ich habe einmal berechnet, ob sich die Industrie überhaupt lohnt. Sie lohnt sich nicht. 90% aller Fabrikanten setzen ihr Geld zu. An Aktien ist auf die Länge der Zeit immer mehr Geld verloren als verdient worden. Reich wird der Mensch an Bodenrenten, Hausrenten, Grundstücken, als Bankier. Aber als Fabrikant? Sie sitzen da und denken sich, komischer Bankier. Vergessen Sie nicht, ich bin in meiner Jugend Journalist gewesen. Aber, Herr Effinger, ganz ernst gesprochen, Sie laden sich so schwere Sorgen auf, wie Sie es bei Ihrer Jugend sicher nicht übersehen. Sehen Sie zu, dass Sie einen sehr kapitalkräftigen Teilhaber finden. Mit einem kleinen Kredit von uns ist nichts getan. Paul dankte und verabschiedete sich. Er machte einen so gedrückten Eindruck, dass Obner zu ihm sagte, »Herr Effinger, lassen Sie sich nicht von meiner Absage niederdrücken. Kommen Sie ruhig einmal wieder, wenn Sie einen Rat brauchen.« Paul bekam eine zweite Empfehlung an das Bankhaus Birken. Birken war ein feudaler Herr. »Ein unbekannter junger Mann aus irgendeinem Nest? Danke«, sagte er zu dem Anmeldenden. Paul saß im Vorzimmer und bekam einen ablehnenden Bescheid durch den Boten. Ein anderer Bankier rümpfte die Nase. »Warum geben Ihnen denn die Gebrüder Effinger in Mannheim keinen Kredit?« Paul setzte sich in ein Café und sah den Arbeitsmarkt durch. Vielleicht war wirklich alles Unsinn. Vielleicht sollte man eine Stellung suchen, bekäme Prokura, arbeitete sich hoch. Im Arbeitsmarkt stand eine Anzeige, die ihm gefiel. Er fuhr in sein trübseliges Zimmer, setzte sich hin und antwortete mit seiner schwungvollen Kaufmannsschrift, die wie gestochen aussah, schickte Lebenslauf, Fotografie, Zeugnisse. Er sah auf das von Rahwerk nie ohne eine gewisse Rührung. So große Leute und zu unserer allergrößten Zufriedenheit. Aus, dachte er, als der Brief im Kasten lag. Ich wollte zwar zu Schlemmer gehen, aber wozu soll ich mir noch eine Fabrik ansehen? Paul wartete in dem handtuchförmigen Hinterzimmer mit dem Blick auf die graue Mauer. Wenn er nicht nach Post sah, durchstreifte er die große Stadt. Eine kurzsichtige Stadtverwaltung hatte es erlaubt, dass die Fabriken mitten in die Menschensiedlungen gelegt wurden. Nur im Westen durfte keine sein, weil bei den herrschenden Westwinden der Rauch sonst die ganze Stadt verpestet hätte. Vorn waren überfüllte Wohnungen, voll mit Kindern, Schlafburschen und Mädchen, hinten der Lärm und Gestank der Fabriken. Die Höfe waren erlaubtermaßen nur so groß, dass die Feuerwehrwagen darin umkehren konnten. Paul ging durch diese trostlosen Straßen, voll mit Produktenhändlern, voll mit getragenen Anzügen, die aus den Parterrefenstern hingen und monatsweise zu bezahlen waren. Armenviertel, wo weder Baum noch Strauch stand. Er bewunderte trotzdem die Stadt, ihre Unendlichkeit, die Breite der Straßen, die neu entstandenen Häuser mit Türmchen, Erkern und vielem Stuck. In der Nähe der Spree fand er alte Giebelhäuser und Kragsheimer Stille. Blumenkästen hingen an den Fenstern. Kinder spielten Himmel und Hölle und alle Gassen führten zum Fluss. An einem hellen Haus stand möbliertes Zimmer. Eine alte Frau mit weißem Häubchen öffnete. Das Zimmer war groß und niedrig. Ein handgestickter Teppich mit Rosen lag auf dem Boden und Kirschholzmöbel standen an den Wänden. »Es ist alles altmodisch«, sagte die alte Frau entschuldigend. »Ich habe 1840 geheiratet, müssen Sie wissen, aber ich rechne Ihnen auch nur 30 Mark inklusive Frühstück und ich mache Ihnen ein nettes Frühstück.« Paul nahm das Zimmer und gab als Anzahlung ein goldenes 10-Mark-Stück. Bald kamen die Zeugnisse zurück. Abgelehnt. Er rechnete. Seit bald 6 Wochen lebte er von seinen Ersparnissen, ohne das Geringste zu verdienen. Die Sache mit den Zeugnissen war ein harter Schlag. »Ich werde doch noch einmal zu Schlemmer fahren«, dachte Paul. Der Anfang. Schlemmer war auf Pauls Vorschlag eingegangen und Paul begab sich auf die Suche nach einem Fabriklokal. Da gab es Höfe, wo von unten bis oben gehämmert und genietet wurde. Firmenschild über Firmenschild. Mäntelfabriken und Malzkaffee, Nähmaschinen und Kuh- und Schweinetröge, Regenschirmfabriken und Sesseltapezierer. In ein solches Haus wollte er ziehen, Maschinen aufstellen und Schrauben fabrizieren. In diesen Höfen aber war nichts zu finden. Dagegen bot sich weit draußen eine alte leere Hufschmiede. Vorn war ein niedriges einstöckiges Haus mit 6 Fenstern und einem dreieckigen Giebel über die ganze Front. In der Mitte war ein breiter Torweg, über dem ein großer, vergoldeter Pferdekopf hing. Vorn hatte der Hufschmied gewohnt. Im Hof war die Schmiede gewesen und Remise und Stallungen für Wagen und Pferde. Die Eisenbahn hatte die Schmiede brotlos gemacht und der Hufschmied Balthasar wollte seine Schmiede vermieten. Paul dachte, dass er nicht nach Berlin gekommen war, um in einer verlassenen Hufschmiede Draht zu ziehen und Schrauben zu fabrizieren, in einem biedermeierlichen Haus, wo im Hof eine große Linde stand. Er wollte mittendrin sein, in einem vielstöckigen Haus mit Quergebäude und Seitenflügel und vielen Höfen, kurz in einem Industriehof. Aber dann überlegte er, dass er bei der Hufschmiede durch die Ebenerdigkeit viele Transportkosten ersparte und dass es nichts Schöneres gibt als eine alte Hufschmiede, wo die Linde gleich dabei steht. Gestern noch eine Hufschmiede, heute eine Eisenwarenfabrik. Da würde man immer an die Vergänglichkeit gemahnt. Die Menschen, dachte er, dünken sich so entsetzlich klug, seit sie an keinen Gott mehr glauben. Sie sind alle betrunken vom Glauben an den Fortschritt und an immer herrlichere Zeiten. Ich werde ruhig die Hufschmiede nehmen, wenn die Quadratmeterzahl richtig ist und auch sonst alles klappt und die Miete nicht gar zu hoch ist. Der goldene Pferdekopf überm Torbogen blieb. Aufs Dach kam Schlemmer und Effinger. Die großartige Schraubenschneidemaschine bezog Paul aus England, zugleich mit einem Monteur, den Ben ausgesucht hatte. Am 1. Oktober 1884 trat das Personal an. Steffen, der Kassierer. Ein pedantischer, kluger Mann, dessen Vater selber ein kleiner Fabrikant war, der bankrott gemacht hatte. Meier, sommersprossig, mit roten Haaren, der Korrespondent. Und Eberhard, der Laufjunge. Es kam der Monteur, Mr. Smith. Wahrhaftig ein Herr, der mit tiefer Verachtung auf alles herabsah, die Pfeife nicht aus der Schnauze ließ und großartige Frühstückspausen machte. Am 1. Oktober 1884 besuchte Karl seinen Bruder und überlegte, ob ein Fabrikherr zu sein, denn nicht doch noch eine feinere Sache sein mochte, als selbst bei einer so feinen Firma wie Zink und Brettschneider ein erster Angestellter. »Und wo ist dein Privatbüro?« fragte er und bekam einen Stuhl an einem hellhölzernen Schreibtisch gezeigt. Am 1. Oktober 1884 kam ein Brief aus Kraxheim. Lieber Sohn, Gott segne deinen Einzug an diesem Tage. Er gebe dir Kraft und Stärke und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören mit Freuden, dass du so gut in deinen Absichten weiterkommst. Wenn du weiter fleißig bist, arbeitsam und sparsam und Pfennig auf Pfennig legst, kann es nicht fehlen. Hoffentlich reicht das Betriebskapital. Es können immer Rückschläge kommen. Und ob Schlemmer mit durchhält, weißt du auch nicht. Also weiter Gottes Segen und Grüße von deinem, dich liebenden Vater. Am 1. Oktober 1884 ging die Zirkulare der Firma Schlemmer und Effinger hinaus. Hierdurch beehren wir uns, Ihnen die ergebene Mitteilung zu machen, dass wir am hiesigen Platze Schönhauser Allee 144 eine Fabrik von Schrauben aller Sorten unter der Firma Schlemmer und Effinger errichtet haben. Mit den besten Maschinen neuester Konstruktion versehen, sind wir in der Lage, ein den weitgehendsten Anforderungen entsprechendes Fabrikat zu den billigsten Preisen zu liefern. Am 1. Oktober 1884 kam auch Schlemmer, groß, mit braunem Vollbart, und guckte sich leichthin die Fabrik an. Dann schlug er Paul auf die Schulter und sagte, »Na, junger Freund, nun wollen wir das mal begießen«, und ging mit ihm eine Flasche Wein trinken. Gabriele Tergit, Effingers. Sie hören eine Lesung mit Katja Bürkle. Paul Effinger hat also seine Firma gegründet. Glückwunsch. Wir gehen jetzt zur Bankiersfamilie Oppner-Goldschmidt zurück, in die Paul und Karl alle beide später einheiraten werden. Familie Oppner kann sich ein neues Haus am Tiergarten in Berlin leisten. Gleich ein tolles Kapitel darüber, wie man sich in der Gründerzeit so ausstaffierte. Und der Gelehrte Waldemar Goldschmidt muss damit klarkommen, dass er für eine Stelle an der Universität seinen Glauben wechseln müsste. Krise ist auch noch. Aus Biedermeier wird 80er Jahre. Das Haus in der Bendlerstraße wurde nahezu dunkelbraun angestrichen. Im Korridor wurde die blassblau gestreifte Tapete heruntergerissen und dafür eine dunkelrote geklebt. Es kam ein Holzstamm als Kleiderständer hinein, an dem mehrere kleine holzgeschnitzte Bären teils hochkletterten, teils unten saßen. Dazu ein Tisch mit einer silbernen Visitenkartenschale. Rechts das Schrankzimmer blieb. Oppner fand es sehr hübsch, mit dem weißen Anstrich und den goldenen Streifen. Aber die Jugend des Hauses war absolut dafür, diese Zeichen einer überwundenen Klassizität zu verbannen. »Wenn ihr schon ein solch altmodisches Haus kauft«, sagte Annette, die schöne 18-Jährige, »statt eine moderne Villa bauen zu lassen, mit Türmchen und einem Lug ins Land und einem Erker mit Tritt, dann müsst ihr wenigstens alles dunkel und behaglich streichen lassen, statt so kalt und unfreundlich hell.« Theodor, der Ästhet, knapp 17-jährig, Lehrling im Hause Oppner und Goldschmidt, war selten mit seiner Schwester Annette einer Meinung, weil er sie für eine Pute hielt. Diesmal aber war er auch für dunkel. Im großen Salon wurde die Schäferei mit rotem Seidendamast überspannt. Nur die Decke blieb. Die Decke aus Wolken und Putten, die Annette töricht genug fand. Das Esszimmer, in dem die leicht gotisierenden Möbel gestanden hatten und der blaue Himmel mit den goldenen Sternen schwebte, bekam eine kostbare, braun-goldene, mit roten Wappen versetzte Ledertapete. Ein Geweih, an dem künstliche Trauben waren, wurde als Beleuchtungskörper aufgehängt. Und schwere, geschnitzte Stühle mit hohen Lehnen wurden um einen schweren Eichentisch gestellt. In den großen Salon kamen Möbel aus schwarzem Ebenholz mit rotem Damast. In die Mitte ein kreisrundes Sofa, auf dem man ringsum Rücken an Rücken sitzen konnte, das nicht zum Unterhalten, sondern nur zum Engagiertwerden da war und in dessen Mitte eine Palme stand. Am meisten aber musste für die Toilette getan werden. Oppner beschloss, Water Closet einzubauen. In den weißen Schüsseln war in Blau das englische Wappen abgebildet. Dieu et mon droit. Oppner fand das ein bisschen komisch in der Klosettschüssel. Dieu et mon droit. Aber was den Engländern gut war, konnte den Deutschen wohl billig sein. Der englische Vertreter bot ihm noch weiter Verschiedenes an, was für die Ausstattung eines erstklassigen WC unerlässlich war. So zum Beispiel eine Rolle, von der man perforierte Papierstreifen abrollen konnte und die mit einer bronzenen Platte an der Wand befestigt wurde. Auf der bronzenen Platte war ein Relief mit Löwe und Einhorn, den englischen Wappentieren, und darunter stand »The Crown's Picture«. Es war sehr teuer. Ein englischer Meister überwachte den Einbau. »Lauter so neumodische Sachen«, sagte Hoff, der alte Malermeister. »Früher sind wir alle auf den Hof gegangen, hat auch seine Richtigkeit gehabt, jetzt bringen sie lauter so neumodisches Zeug auf. Wasserspülung und Fayensebecken und lauter so Sachen.« »Was ist denn das?«, fragte er, als The Crown's Picture gebracht wurde. »Da werden gebracht Papierrollen drauf«, sagte der Engländer. Der alte Malermeister schüttelte den Kopf. »Die schönen Malereien im alten Salon müssen wir überkleben, und in die Gelegenheit lassen sie vom Englishman alles Mögliche einbauen, ohne dass wir alle bis gestern glücklich gewesen sind. Kein lieber Gott mehr, aber Wasserspülung. Das ist die neue Zeit.« »Das ist nicht die neue Zeit«, sagte der Schreinergeselle Kernichen, ein junger Dachs. »Wissen Sie, was die neue Zeit ist? Dass wir jetzt Fensterrahmen im Akkord arbeiten, zwei in der Woche, mit Profil und nach Zeichnung.« »Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen«, sagte der Malermeister. »Das ist ja ein rechtes Gelumpe.« »Sehen Sie, das sage ich ja auch. Nachher passen die Fenster nicht, müssen nochmal rausgenommen werden, kommen nochmal zurück in die Werkstatt. Wer zahlt's? Die Firma. Aber meinen Sie, die Leute werden deshalb klüger? Und dabei in Hungerlohn?« »Na, Sie werden auch nicht ewig Geselle bleiben. Wie alt sind Sie denn?« 18. »Na Mensch, so ein Küken, so ein Kiek in die Welt. Da haben Sie ja erst ein Jahr ausgelernt. Wart mal ab, wirst eines Tages selbstständig.« »Selbstständig? Na Meister, sind Sie denn mit Spreewasser getauft? Ohne Kapital? Sie sind wohl ein bisschen komisch. Der Mensch ohne Kapital ist ein Prolet und kommt sein Leben lang zu nichts. Koalition ist die Parole. Streik um höhere Löhne. Mensch, selbstständig. Der Kapitalismus marschiert. Das ist alles der Mehrwert, von dem hier so eine Villa gebaut wird. Nee, ich bin für Revolution. Wie lebt denn unser Eins? Schlafstelle und kein eigenes Bett. Und wenn ich mit meiner Grete ausgehen will, weiß ich nicht wohin.« »Da kann ja nichts aus dir werden«, sagte der Malermeister. »Ihr jungen Leute seid ja alle verdorben. Kein Gott, kein König und kein Vaterland.« »Ganz richtig, guter alter Mann. Ihr Alten seid ja die Verräter an der Revolution. Aber die Jugend marschiert.« »Na, nu liefer mal erst deine Fenster ab und mach dich nicht unglücklich. Du kannst ja ins Gefängnis kommen mit so ein Gerede.« Krise. Emanuel Obner saß im Comptoir. »Hast du schon die Zeitung gesehen?« »Nein«, sagte Ludwig. »Sie kam eben erst.« »Kupfer notiert wieder 2% niedriger. Baumwolle 3%. Man muss jetzt sehr vorsichtig disponieren. Die Aktien fallen überall. Das Haus hätte ich jetzt bestimmt 20.000 Mark billiger bekommen.« Helene Mainzer, geborene Effinger in Neckargründen, schrieb an ihren Lieferanten: »Die diesjährige Lieferung an Baumwollstoffen, glatten und faschonierten, möchte ich stornieren. Die Kundschaft hält sehr mit dem Einkauf zurück und verlangt billigere Preise.« Auf den Halden in England häufte sich die Kohle. In den Eisenwerken häuften sich die Knüppel. In Amerika wurde geerntet. Wie eh und je pflückten die Schwarzen die Baumwolle, das Leintuch auf dem Kopf. Wie eh und je schnitten die Farmer in Kanada den Weizen. Die Baumwolle kam in großen Haufen zusammen. Sie wurde auf Schiffen verschifft. Der Weizen kam in die großen Silos und wurde auf Schiffen verschifft. Die Ernte war riesig. Fruchtbar war die Erde. Die Preise sanken. Rotgesichtige Männer im Zylinder standen in der Börse zu Liverpool. Wie hoch stand die Baumwolle? Sie wurde billiger. Alle Ware wurde billiger. Die Händler kauften nicht. Sie würde noch billiger werden. Am 1. Oktober erhielt die Firma Schlemmer und Effinger für einen Zentner Schrauben 21 Mark. Am 1. April 15 Mark. Den Draht hatte Schlemmer mit 44 Mark in Rechnung gestellt. Der Tagespreis am 1. April war 32 Mark. »So geht es nicht weiter«, sagte Paul. Aber auch für 15 Mark wollten die Leute seine Schrauben nicht. Hörte man auf zu bauen? War die Welt mit Schrauben versorgt? »Sie müssen aus dem Vertrag mit Schlemmer heraus«, sagte Steffen. »Ja, aber wie? Der Vertrag hatte für mich nur Nachteile. Haben Sie schon an die Schlosserei von Witte geschrieben? Die Leute wollen noch Bescheid haben. Und Eberhard soll hinüberlaufen zu Kosterlitz und sagen, dass die Schrauben in 4 Stunden drüben sind. Rufen Sie Mr. Smith. Sind die Schrauben in 4 Stunden fertig? Ich nehme an, Sir. Was heißt das, Sie nehmen an? Gott, Sir, es klappt doch alles nicht so. Wir wissen nicht, wie viel Ausschuss dabei ist, wie viel gut werden. Ich werde mal zusehen. Er zeigte in jedem Wort, dass Paul von seiner Gnade abhängig war. Wenn es ihm nicht passte, würden die Schrauben eben nicht in 4 Stunden fertig sein. Wir haben in Birmingham nie so rasche Bestellungen angenommen. Wenn die Leute die Schrauben in 6 Stunden haben, wird es auch gehen. Paul wollte noch am Nachmittag eine Annonce aufgeben und einen Monteur suchen. Hatte man das nötig, dieser Smith, dieser feine Herr, der einem immer das Gefühl gab, man mache alles verkehrt? Aber wichtiger noch als Smith war eine Besprechung mit Schlemmer. Er musste durchhalten. Diese 10.000 Mark ersparten Geldes durften nicht verloren gehen. Es war nicht auszudenken. Nicht vor Kragsheim, vor Ben, vor Helene, vor Karl, vor Willi. Warum hatte Ben es so leicht? Warum er so schwer? Warum hatte er so entsetzliche Sorgen? Ben nie. Karl nie. Er nahm seine Bücher mit nach Hause und begann zu rechnen. Zu rechnen. Zu rechnen. Aber je länger er rechnete, umso trübseliger erschien ihm alles. In diesen 6 Monaten war alles verloren worden. Mit Karl sprechen? Aber das dachte er nur einen Augenblick. Höchstens mit Steffen. Sie hatten 20.000 Mark Schulden und die Preise sanken. Das teure Rohmaterial lag da. An jeder Schraube war ein Verlust. Liquidieren, dachte Paul. Nach 6 Monaten? Meine Firma? Nein. Der Kampf ums Dasein, die Verwandten in Mannheim würden triumphieren. So junge Leute müssen sich ja selbstständig machen, können's nicht abwarten, würden sie sagen. Und hätten sie nicht recht mit allem, was sie sagen würden? Schuldenmacher. Ja, das war er. Ein Schuldenmacher, der die Leute ums Geld gebracht hatte. Er stand, die Stirn an der Fensterscheibe, eine Hand am Riegel. Oh mein Gott! Es war nicht meine Schuld. Ich habe von früh bis spät gearbeitet. Ich habe mir nichts gegönnt und dennoch bin ich so weit, ein Bankrotteur zu sein. Mit 23 Jahren ist mein Leben kaputt. Und was gehen mich diese Schrauben an? Diese kleinen Dinger, 10 Sorten gestuft. Was? Bin ich überhaupt dazu nach Berlin gegangen, um Schrauben zu fabrizieren? Ich wollte Gasmotoren fabrizieren. Gasmotoren. Damit kann man alles bewegen. Auf der Erde, im Wasser, in der Luft. Die Luftdroschke wird kommen, Halteplätze auf den Häusern. Mit so einem kleinen Gasmotor wird man pflügen können und eggen. Der Mensch wird aufhören, ein Lasttier zu sein, einen gebeugten Rücken zu haben. Aber vielleicht waren es solche Gedankengänge, wegen derer er bankrott machen musste. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wollte Gott, dass der Mensch sich erhübe, ihn zu überlisten? Gott? Wer glaubte noch an Gott? Darum war das Leben so grausam geworden. Gott tröstete den Schwachen. Aber das moderne Leben war nur für die Starken da. Wer den Kampf ums Dasein nicht bestand, der wurde auf den Müll geworfen. Das nannte man dann die Auslese der Besten. Mit welchen Mitteln man diesen Kampf bestand, begann gleichgültig zu werden. Die Menschen dünken sich sehr klug, weil sie die Elemente beherrschen gelernt haben. Keiner rechnet mit einer neuen Sintflut. Das alles kann nicht gut ausgehen. Eberhard, der Laufjunge, dieses grüngesichtige Berliner Kind, sprang am nächsten Morgen zu Schlemmer, um zu fragen, ob Herr Effinger ihn wohl um 22:30 aufsuchen könne. Schlemmer gab Paul kaum die Hand. »Sie kommen ziemlich spät zu mir, Herr Effinger.« Sie sind sozusagen fertig, habe ich gehört. Von anderen. Schlemmer war schon ganz Verachtung. Herr Schlemmer, ich wollte Sie bitten, den Vertrag zu lösen. Na, das ist ja großartig, sagte Schlemmer. Mir gehören die Maschinen und Rohstoffe, mit denen Sie es nicht fertiggebracht haben, Geschäfte zu machen, und statt dass ich zu Ihnen komme und sage, mein lieber Herr, nun aber Schluss hier, ich nehme mir für den Betrieb einen anderen Mann, wollen Sie mir den Vertrag kündigen. Ich habe gedacht, es liegt Ihnen nichts mehr an dem Vertrag. Die Maschinen und Rohstoffe können Sie zurückbekommen. Ja, jetzt, wo alles die Hälfte wert ist. So eine Geschäfte möchte ich auch machen. Herr Schlemmer, Sie scheinen sich offenbar über die Lage nicht ganz klar zu sein. Verzeihen Sie mir, wenn ich das einem gewiegten Geschäftsmann sage. Sollte ich bankrott machen, gehören Maschinen und Rohstoffe zur Masse. Sie verhandelten. Schlemmer überließ ihm Rohstoffe und Maschinen, aber Paul musste sie doch sehr teuer bezahlen. »Und die Abfindung?«, fragte Schlemmer. »Was für eine Abfindung?« »Nun hören Sie mal. Ich habe alle Sorgen mit Ihnen geteilt und Ihnen überhaupt erst den Anfang ermöglicht und ich trete großzügig zurück, überlasse Ihnen das Feld, da ist es doch selbstverständlich, dass ich eine Abfindung bekomme.« »Sorgen hat er mit mir geteilt«, dachte Paul, »großartig. Einmal kommt er, steckt die Nase rein, trinkt eine Flasche Wein mit mir, schon hat er Sorgen geteilt.« »Ich biete Ihnen 2000 Mark Abfindung.« »Was?«, sagte Schlemmer. »Sie wagen es mir, ein Trinkgeld anzubieten?« »Ne, wissen Sie?« »Entschuldigen Sie, ich habe nur beschränkte Mittel. Sagen wir 2500 Mark.« Schlemmer überlegte einen Augenblick. Die Rohstoffe wurden 15% teurer gerechnet, als sie notierten. Dazu 2500 Mark? Auch die Maschinen brachten tüchtig. »Ich bin ja kein Kaufmann«, sagte Schlemmer. »Mir ist das alles nicht so wichtig. Also lassen wir es dabei.« Als Paul in die Fabrik zurückkam, standen Scharen von Männern davor. »Wenn ich Geld bekäme, könnten Sie Arbeit bekommen«, sagte Paul. »Ich habe keine. Es tut mir sehr leid.« »Herr Karl Effinger wartet im Büro«, sagte der Portier und hielt den Hund fest. »Was ist denn mit dir los?«, fragte Paul. »Haben Zink und Brettschneider pleite gemacht?« »Ja.« »Wie? Diese alte Firma?« »Ja, die haben einen Riesenabschluss auf Weizen gemacht und wir können nicht abnehmen. Es ist ja eine wahnsinnige Ernte. Die Welt wird überschwemmt mit Weizen. Es ist entsetzlich. Vor deiner Fabrik stehen auch die Arbeitslosen. Man spricht von Krawallen im Rheinland. Also kurz und gut. Willst du mich aufnehmen? Ich habe 5000 Mark und Vater will mir noch 5000 geben zum Anfang.« »Aber du kannst doch nicht dein Geld in ein Unternehmen geben, das noch nicht weiß, wie es sich vor dem Bankrott retten soll.« »Ach, ehrlich gesagt, wo finde ich eine Stellung? Ich habe schon gesucht, aber man findet nichts.« »Mir wäre ja mit deinem Geld fürs Erste geholfen. Aber du begibst dich in schreckliche Sorgen. Überlegst dir gut. Steffen soll dir die Bücher zeigen.« »Ich habe nicht viel zu überlegen.« »Also Steffen soll dir die Bücher zeigen. Eines Tages kommst du und machst mir Vorwürfe.« »Das Einzige, was ich möchte, wäre ein eigenes Büro.« »Aber Karl, in einem Augenblick, wo wir mit jedem Pfennig rechnen müssen, um überhaupt durchzukommen, hast du keine anderen Sorgen als ein eigenes Büro?« »Wenn die Kundschaft kommt, sieh mal, da möchte man noch an einen Schrank gehen, ein Likör rausnehmen oder eine Zigarre. Also erstens kommt zu uns keine Kundschaft, sondern nur Leute, die uns was verkaufen wollen. Und die größten Geschäfte sind in den ältesten Lokalen gemacht worden. Du müsstest mal englische Kontore sehen. Über die Weltproduktion verhandeln sie auf einem alten schwarzen Ledersofa mit weißen Knöpfen vor rußigen Wänden.« Das Kontor kam nicht. Aber Karl besorgte sich einen geschnitzten Stuhl mit Engelsköpfen und ein Messingschreibzeug mit mehreren Tintenfässern. Paul bezahlte die dringendsten Schulden. Es blieben nur noch wenige tausend Mark. Wenn sich die Preise einigermaßen hielten, kam man durch. Waldemar Goldschmidt. Dr. Jur Waldemar Goldschmidt, Privatdozent an der Berliner Universität, stand am Fenster seiner Wohnung unter den Linden und las einen Brief. »Hochverehrter Herr Kollege, es ist mir nicht nur eine Pflicht, sondern eine Angelegenheit des Herzens, Ihnen zu schreiben. Ich habe unablässig Ihre Anstellung gefordert, erbeten, erbettelt. Die Antwort ist entweder Stillschweigen oder Bedauern, ein grundsätzliches Unmöglich, trotz Anerkennung Ihrer Werte, Ihres Charakters und Ihrer Verdienste um die Wissenschaft. Ich sage es Ihnen mit schwerem Herzen. Allein ich bin es Ihnen schuldig, es ist keine Aussicht für Sie, in Preußen eine Anstellung zu erhalten. Es liegen Ihnen nur zwei Wege vor. Lassen Sie mich über den ersten mit voller Freiheit reden. Ich muss an Sie die Aufforderung richten, die Lavater an Mendelssohn richtete. Wenn Sie die wesentlichen Argumentationen, womit die Tatsachen des Christentums unterstützt sind, richtig finden. Sollten Sie nicht als Sohn Israels noch größere Seligkeit in der Religion der Liebe und der Menschheit finden als ich, der heidnische Germane? Es wäre unwürdig, wenn Sie zum Christentum übertreten wollten, weil sich Ihnen dann eine glänzende Aussicht auf Wirksamkeit und Ansehen und Wohlstand eröffnet. Allein es wäre Ihrer auch nicht würdig, wenn Sie den Schritt nicht mit Ihrer tiefsten Seele auffassen wollten. Ich habe nur wenige Worte über die zweite Alternative zu sagen. Wenn Sie nicht diesen Schritt tun können, so müssen Sie sich durch England selbstständig machen. Waldemar las nicht weiter. Er setzte sich rasch an den am Fenster stehenden Schreibtisch und schrieb: Hochverehrter Herr Kollege, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihnen für Ihren Brief danke, dazu ist meine Feder zu schwach. Ich will Ihnen auf eine so ernste Frage mit tiefem Ernst antworten. Die Judenfrage ist für mich immer eine Christenfrage gewesen. Alle werden wir eines Tages vor die welthistorische Entscheidung gestellt. Meine Antwort kann nicht die Mendelssohn sein. Ich begreife nicht, was mich an eine dem Ansehen nach so überstrenge, so allgemein verachtete Religion fesseln könnte, wenn ich nicht im Herzen von ihrer Wahrheit überzeugt wäre. Ich bin nicht von ihrer Wahrheit überzeugt. Ich bin ein Liebhaber Jesu, wie Sie es richtig sehen. Ich wünschte, die Essener hätten gesiegt und nicht die Pharisäer. Aber ich wünschte auf der anderen Seite, der Spruch des Konzils von Nicäa wäre anders ausgefallen und Jesus nicht für Gott gleich, sondern für Gott ähnlich erklärt worden. Man kann die Evangelien nicht gleichsetzen mit der Kirche. Aber selbst wenn ich, der ich die Evangelien in meinem tiefsten Glauben anerkenne, wenn ich über den Zwiespalt zwischen Kirche und Bergpredigt hinwegkäme, und ich komme nicht darüber hinweg, so kann ich mich heute und hier niemals taufen lassen. Denn was bedeutet das? Bedeutet es wirklich nur eine innere Entscheidung? Nein. Auch Ihr Brief, sogar Ihr Brief, beginnt mit dem Bedauern über eine mangelnde Beförderung, um weiterzugehen mit der Forderung nach dem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth. Genau das geht nicht. Jesus von Nazareth vertritt die Liebe, vertritt die Gewaltlosigkeit. Er vertritt in der höchsten Gestalt etwas, wozu ich nicht aufhören werde, mich zu bekennen. Das Recht des Schwachen, des Mühseligen und Beladenen. Sich aber heute in meiner Situation zu ihm zu bekennen, heißt, die Mächtigen anzuerkennen. Es ist ein Kotau vor der Macht. An sich schon schlimm genug. Aber verbunden mit der Erlangung eines Vorteils, was sage ich, eines Vorteils, verbunden mit der Erreichensmöglichkeit aller Wirklichkeitswürden, die es gibt, ist es die Entsagung von aller Selbstachtung und Menschenwürde. Ich gehöre zu einer verachteten Rasse und bin ein Bürger zweiten Ranges in Deutschland. Aber ich habe einen Vorteil, der sich eines Tages zeigen wird. Ich bin durch meine bloße Existenz als Jude ein Zeuge für die Kraft des Geistes und der Gewaltlosigkeit. Die Synagoge des verfolgten Juden, dieses kleine versteckte Stübchen, ist der letzte Rest der römischen Katakomben, der letzte Rest und Zeuge für jene Macht des Geistes, die Rom besiegte. Wenn das Christentum eines Tages wieder verfolgt sein wird, wenn ein neuer Nero erscheint, dann wird der Tag da sein, wo sich der Jude dazugesellen kann, wo er, der Verfolgte, sich den Verfolgten anzuschließen vermag. Bis dahin, bis also der Tag für den Messias reif ist, werde ich dort stehen, wo der Platz eines Kämpfers für das Recht ist, bei den Juden. Mit der tiefsten Ehrerbietung, Ihr Waldemar Goldschmidt. Er hörte auf zu schreiben. Was bedeutete dieser Brief? Er bedeutete den Verzicht auf die Professorenschaft an der Berliner Universität. Den Verzicht auf alles, was es an geistiger Anerkennung gab. Einen dornenvollen Weg über private Arbeiten, über wissenschaftliche Jahrbücher, den Mangel an Mitarbeitern, an Studenten, die Unmöglichkeit, breit und öffentlich für die eigenen Ideen zu wirken. Man ließ sich taufen und hatte von einem Tag auf den anderen alle Möglichkeiten. War es nicht falsch, was er geschrieben? So im ersten Impuls, ohne viel zu überlegen, verletzt, empört? War es nicht wichtiger, zu wirken? Er würde sie umgestalten können, die veralteten Landrechte und das veraltete Strafrecht mit seiner Todesstrafe für Kindesmörderinnen, mit seinen hohen Strafen für Eigentumsdelikte und seinen niederen Strafen für Roheitsdelikte. War es nicht unsinnig, sich selbst auszuschalten? Wille, Kraft zum Guten lahmzulegen, weil ein Schritt missdeutet werden konnte, der im Inneren längst vollzogen war? Er ging an den Bücherschrank, nahm das zerlesene Heine-Exemplar heraus. Da kam Jesus Christus und riss das Zeremonialgesetz nieder, das Fürder keine nützliche Bedeutung mehr hatte. Und er sprach sogar das Vernichtungsurteil über die jüdische Nationalität. Er berief alle Völker der Erde zur Teilnahme an dem Reiche Gottes, das früher einem einzigen, auserlesenen Gottesvolke gehörte. Er gab der ganzen Menschheit das jüdische Bürgerrecht. Was hielt ihn? Die Familie? Emanuel war durch jede Form von Begeisterung zu überzeugen. Und Ludwig? Für Ludwig wäre sein Übergang ins Christentum die große Tragödie. Für Ludwig wäre er nichts als ein Verräter an der jüdischen Allgemeinheit. Aber was dann? Ewiger Privatdozent oder Rechtsanwalt? Rechtsanwalt, was war das? Entweder eine dumme, einträgliche Zivilpraxis, Gründung von Aktiengesellschaften, Übertragung von Grundstücken und immer wieder der Kampf der Menschen um Besitz. Oder Strafpraxis. Und hier alle 5 Jahre ein großer Fall und sonst alle menschliche Dummheit, Niedrigkeit, eine Fülle von Psychopathien aller Art. Dafür das Leben hergeben? Nein. Also wirklich weiter an den Grundlagen arbeiten. Einsam, allein, der Weg über das Buch. Über dem Brandenburger Tor, über dem Tiergarten sank die Sonne. War die Welt nicht weit, die Natur nicht groß, das menschliche Leben nicht interessant? War er nicht begnadet, dass er dies alles, die ganze unermessliche Größe und Schönheit der Welt begriff, fühlte, roch, sah, schmeckte, hörte? War er nicht unabhängig? War er nicht frei? Waldemar, groß und breit, mit einem langen braunen Bart, trat vom Fenster zurück, ging an seinen Schreibtisch. Mit einem tiefen Glücksgefühl schrieb er das Kuvert, legte den Brief hinein, klebte die Marke darauf. Dann setzte er seinen Hut auf und ging über die abendlichen Linden, um den Brief in einen Kasten zu werfen und sich in die Konditorei Kranzler zu setzen, ein freiwilliger Zuschauer des Lebens.